Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute mit Bernd Pirat und Ellen Nördinger, der Forschungstorte. Mit sehr viel lautem Gerede im Hintergrund. Naja, wir werden mal gucken, ob wir es hinkriegen. Entschuldigung. Könnten wir ein bisschen etwas leiser, wenn das geht? Wir machen eine kleine Aufnahme. So, mal gucken, ob wir das überhaupt rausschneiden. Ansonsten kriegen wir das schon hin. Hallo Forschungsleute. Hallo Bernd, ich grüße dich. So, warum haben wir uns getroffen? Wegen der FlauschCon. Genau, du möchtest ja gerne für das Krähennest etwas über die kommende FlauschCon wissen, die kommendes Wochenende am 8. und 9. September in Bielefeld stattfindet. Der Stadt, die es nicht geben soll. Ja, ich bin auch schon mal die Brainwash-Strahlen ausgesetzt worden. Ich denke auch, ich war schon mal in Bielefeld. Was kann ich mir unter einer FlauschCon vorstellen? Gruppenkuscheln? Ja, gut, das ist natürlich sehr runterreduziert. Es geht mehr darum, unsere innerparteiliche Kultur unter die Lupe zu nehmen, darüber zu sprechen und die verschiedenen Aspekte überhaupt zu betrachten. Also ich denke, für viele Piraten, wenn sie neu dazukommen, egal wann sie dazugekommen sind, haben oft erst das Gefühl, boah, endlich normale Menschen. Mann, fühle ich mich gut hier. Hier habe ich das erste Mal in meinem Leben teilweise eine größere Menge an Menschen um mich, die mich irgendwie versteht und die ich verstehe. Und das ist ein ganz großer positiver Teil, den wir sozusagen stärken wollen. Wir wollen Gemeinsamkeiten stärken. Wir wollen auch das Gefühl der großen Familie stärken. Dazu gehört natürlich auch Kommunikationskultur. Ja. Wie reden wir miteinander? Wir wollen darüber reden, wie wir miteinander reden wollen. Wir wollen auch darüber reden, wie wir unsere innerparteilichen Rituale, wie zu verschiedenen Wahlgängen, jeder Landesverband kennt das wahrscheinlich, oder auch kommunal, dass es öfters passiert, dass es zum Beispiel zu Wahlen kleine Rituale gibt und kleine Gags und so weiter. Oder Running Gags, die ständig sozusagen fast auch zu Institutionen werden, wie das berühmte Pony Time in Berlin oder Neon Cat in Münster bei uns auf dem Ausstellungsparteitag, wie plötzlich einige Leute als 1337 Nierensekunden durch waren, anfingen zu grüllen. Warum haben sie gegrüllt? Warum zu dieser Zahl? Diese ganzen sozusagen piratigen Kulturunterbau, den gilt es genauso zu betrachten. Mhm. Die FlauschCon ist eigentlich dazu da, in einer gemütlichen Atmosphäre zusammenzukommen, Talks zuzuhören und selber auch wie auf dem Barcamp hier jetzt in Essen, also eine eher offenere Konferenz, da wird es auch eben ein Teil beim FlauschCon geben, einfach diese Themen zu entwickeln untereinander und abends zu einer gemütlichen Party. Es wird auch einen Märchenerzähler geben. Ein Märchenerzähler? Ja. Der ist auf Twitter als Piraten Mindbrain unterwegs und hat schon auf diversen Piratenveranstaltungen Geschichten erzählt. Mhm. Ich habe ihn in Neumünster erlebt, wie er in einer Pause eben auch anfing, Geschichten zu erzählen. Und ich lief durch den Raum und fühlte mich sehr surreal, ja, wie in einem Piratenparteitagsmärchenland plötzlich. Und das möchte er also auch wieder aufblühen lassen. Deswegen gemütliche Atmosphäre zusammen. Wir haben, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Atmosphäre wird anders sein als beim regulären Piratenarbeitstreffen. Wir werden mehr Atmosphäre schaffen wollen. Ich habe gehört, dass ihr groß auffahren wollt, dass ich darüber nicht berichten darf, weil ihr die Leute damit überraschen wollt. Ganz genau. Von daher, die Leute, die sich schon angemeldet haben und die noch kommen werden, werden einiges an Überraschungen erleben, habe ich gehört. Ja. Ja, im Sinne der Transparenz, nein, vergessen wir das für diesen Punkt. Das sollte an diesem Punkt... Das ist wie ein Weihnachtsgeschenk. Das soll man ja nicht erfahren, was es ist, sondern sich freuen, wenn man es auspackt. Schön. Was erwartet ihr euch denn am Ende davon? Wir erwarten jetzt keine konkreten Ergebnisse wie nach einem politischen Event, sondern wir erwarten mehr, dass wir in der Haltung der Piraten untereinander diese Gemeinsamkeit stärken. Dass auch vielleicht Ideen entstehen, wie man Konflikte gewaltfrei oder konstruktiver lösen kann, anstatt sich auf Mailinglisten böse Wörter um die Ohren zu hauen. Also quasi den Shitstorm durch einen Flauschsturm zu ersetzen. Ganz genau, das war ja auch der Ursprung quasi dieses Flausch-Memes oder Flausch-Running-Gags, welches wir haben und wollen quasi jetzt die Praxis nach der Theorie setzen. Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, dass du die Leute, die das alles hier gehört haben, begeistern konnten, nach Bielefeld zu kommen. Genau. Ihr habt eine eigene Seite, das ist flauschcon.de mit, wie du mir gerade sagtest, ganz viel Inhalt von dir, was wunderschön ist. Kann ich nur jedem empfehlen. Und ich kann leider nicht dabei sein. Ich bedauere es zutiefst. Ich wäre gerne da. Ja, das tut uns sehr leid, dass du nicht da bist. Also du fehlst, das sage ich jetzt schon. Ja, ich guck, vielleicht kriege ich einen anderen, der Aufnahmen machen kann. Weißt du, dass Tobi kommen wird vielleicht? Das weiß ich auch nicht. Ja. Also, der war ja heute da, dem ist krank geworden. Also der war krank, hat es versucht. Tuck. Ja, ein bisschen Mimimi gemacht, ist wieder nach Hause gefahren. Gut, das ist, ich kann es verstehen. Er sah ja, natürlich, wenn es dir schlecht geht, geht es dir schlecht. Und da muss man natürlich auch sich das eingestehen. Das ist auch ein Thema, das bei uns sicherlich aufkommen wird, ist das Thema des Burnouts. Ja. Wie man damit konstruktiv umgeht, damit unsere ganzen Piraten uns nicht wegbrennen. Genau. Also wir haben es in der letzten Zeit erlebt ein paar Mal. Das ist ein sehr gutes Ziel. So, und am Schlusswort ist mir gerade so eingefallen, ist es einfach nur dieses, wie geil ist es eigentlich, wenn man auf einem politischen Parteitag einen Geschichtenerzähler hat? Das ist nicht nur geil, das heißt, zeigt einfach, dass wir nicht nur eine politische Partei sind, wir sind eine Kulturpartei. Und Geschichtenerzähler, Geschichten erzählen, weitererzählen, ist nun mal sozusagen fast die Urform von Copy und Paste, die Urform von Memen, wie sie heute im Internet sind. Das ist Folklore, das sind Piraten. Ja, danke für dieses schöne Schlusswort und ich wünsche euch eine erfolgreiche FlauschCon. Danke, tschüss. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.